Kundgabe 3323. Empfangen durch Bertha Dudde am 9. und 10.11. 1944. Außergewöhnliche Mission. Licht. Eine ungewöhnliche Mission erfordert auch eine ungewöhnliche Ausbildung. Und diese wird dem Menschen durch Gott selbst zuteil, dessen Seele sich zu dieser Mission Gott anbietet. Diese außergewöhnliche Aufgabe besteht darin, in der letzten Zeit, in dem kommenden Glaubenskampf, den Menschen ein lebendiges Beispiel zu geben von dem Wirken des Geistes. Ihnen einen Beweis zu erbringen von der Verbindung zwischen der irdischen und der geistigen Welt, von der direkten Verbindung Gottes mit den Menschen auf der Erde. Es ist dies keine leichte Aufgabe, denn der Mensch muss sehr an sich arbeiten, um einen Reifegrad zu erlangen, der diese Beweisführung zulässt. Er muss leben nach dem Willen Gottes, um als sein Werkzeug gebraucht werden zu können. Und er muss ein großes Wissen in sich aufnehmen, um von Gottes Liebe, Weisheit und Allmacht zeugen zu können. Das Vermitteln dieses Wissens geschieht durch regelmäßige Unterweisungen, die der Mensch in völlig freiem Willen entgegennehmen muss. Er muss wollen, also verlangen nach der Weisheit aus Gott, ansonsten sie ihm nicht geboten werden kann. Also ist die Mission völlig von seinem freien Willen abhängig, und dieser Wille ist es, der den Menschen nun auch befähigt zu der ihm gestellten Aufgabe. Denn nur ein starker Wille wird standhalten und unentwegt sein Ziel verfolgen in der letzten Zeit des Glaubenskampfes. Das Wissen, das dem Menschen unterbreitet wird im Auftrag Gottes und von Gott selbst, gibt ihm klare Erkenntnis über Uranfang und Endziel jeglichen Schöpfungswerkes und also auch des Menschen selbst. So wie aber der Mensch in der Erkenntnis steht, strebt er Gott an. Und durch ein Leben in Liebe verbindet er sich mit ihm. Und nun kann Licht und Kraft in ihn einströmen. Der Geist Gottes kann im Menschen wirken. Der Mensch selbst also Zeugen von Gottes Liebe, Allmacht und Weisheit. Ein solches Zeugnis aber kann den Ungläubigen zum Glauben verhelfen. Und dieses ist der Zweck. Es ist die Aufgabe, die dem Menschen obliegt, der von Gott selbst ausgebildet wird zu seiner Mission. Er soll all sein Wissen und seine Erkenntnis dazu benutzen, den Unglauben zum Glauben zu wandeln, indem er sein Wissen weitergibt, indem er den Mitmenschen als Beispiel dient, welche Erfolge ein Leben im Glauben nach sich ziehen kann und wie eng sich der Mensch mit Gott verbinden kann, so er im rechten Glauben steht, also das auch auslebet, was der rechte Glaube fordert. Um den Mitmenschen eindringlich die Wahrheit zu beweisen, muss ein Mensch sich selbst als Beispiel hinstellen können. Er muss jederzeit vermögen, die direkte Verbindung mit Gott herzustellen. Und es muss dem Mitmenschen der Erfolg einer solchen Verbindung ersichtlich sein. Dann wird es ihm leicht gemacht zu glauben. Und es ist dies für die Ungläubigen eine außergewöhnliche Hilfe, die Gott denen gewährt, die nur seine Diener anhören, also sie nicht ungehört abweisen. Und doch ist es eine Mission, die einen starken Willen erfordert. Denn um diesen Reifegrad zu erreichen, dass er als rechter Diener Gottes tauglich ist zu dieser Arbeit, muss er ständig zur Höhe streben. Er muss fortgesetzt seinen Willen tätig werden lassen, denn er wird nicht beeinflusst oder wider seinen Willen in ein Wissen hineingedrängt, sondern er muss es sich selbst erwerben. Er muss jede göttliche Unterweisung in völlig freiem Willen anstreben, sie erbitten und sich in einen Zustand versetzen, dass er die Stimme Gottes zu hören vermag. Es ist ein außergewöhnlicher Vorgang, der aber auch außergewöhnlich wirkungsvoll ist, so er nur beachtet wird. Der Wille des Menschen trägt ihm ein Wissen ein, und dieses Wissen wieder soll den Willen des Mitmenschen anregen, den gleichen geistigen Reifezustand zu erreichen. Es können die Menschen nur durch Übertragen der Weisheiten aus dem geistigen Reich in einen hellen Zustand versetzt werden, denn das Licht kommt aus den Himmeln. Die Erde aber liegt in der Finsternis, solange das Licht aus den Himmeln sie nicht berührt. Finsternis ist Unkenntnis. Finsternis ist ein Zustand ohne jegliches geistiges Wissen und daher ein Zustand der Gottferne. Denn Gott selbst ist das Licht. Gott ist die Weisheit. Und Gottnähe bedeutet also Erkenntnis der reinen Wahrheit. Und gottfernen Menschen muss also diese Wahrheit zugeleitet werden, auf dass die Entfernung von ihnen zu Gott dadurch verringert werde, vorausgesetzt, dass der Mensch den Willen hat, sich ihm zu nähern. Was aber von Mensch zu Mensch zur Zeit auf Erden dargeboten wird, ist nicht mehr die reine Wahrheit, sondern sie ist vielfach verunreinigt durch irrige Lehren und Ergänzungen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Dadurch ist der Lichtstrahl getrübt. Er hat nicht mehr die Kraft seiner ursprünglichen Wirkung. Es ist ein Dämmerlicht, in dem die Menschen dahin wandeln, unschlüssig des Weges, den sie betreten sollen, und den Rechten schwerlich erkennend. Und es ist überaus schwer, in dieses Dämmerlicht einen hell leuchtenden Lichtstrahl hineinzutragen, denn die Menschen nehmen einen Lichtträger ungern auf. Sie fühlen sich in ihrem Dämmerzustand wohl und fürchten, dass ein heller Lichtstrahl aufdecken könnte, was sie verborgen halten möchten. Und darum werden einem Lichtträger die Wege nicht sehr geebnet sein von Seiten der Menschen. Und so Gott selbst ihn nicht an der Hand führen würde, wäre sein Versuch erfolglos. Das Licht würde verlöscht werden, ehe es seine Wirkung ausüben könnte. Und darum gehört ein starker Wille dazu, ein ständiges Verbinden mit Gott, dem ewigen Licht, ein ständiger Licht- und Kraftempfang in freiem Willen und ein tiefer, unerschütterlicher Glaube, mit Gottes Hilfe diese Mission ausführen zu können. Und wo Gott einen solchen Willen findet und eine freudige Hingabe an ihn, dort kann auch die Zuleitung von Wissen aus dem geistigen Reich zur Erde vor sich gehen. Und es sind alle geistigen Lichtwesen bereit, dieses Wissen, die geistige Wahrheit, dem Menschen zu übermitteln im Auftrag Gottes. Also musste eine Arbeit einsetzen, die für die Menschen auf Erden außergewöhnlich erscheint, die aber auch eine außergewöhnliche Mission einleitet, den Menschen die reine Wahrheit zu bringen, etwas rein Geistiges den irdisch gesinnten Menschen darzubieten, um sie dadurch in die rechte Erkenntnis zu leiten. Es ist dies ein außergewöhnliches Vorhaben und muss doch in Angriff genommen werden, um den irrenden Seelen Rettung zu bringen, die nicht gänzlich sich der Wirkung der Lichtstrahlen verschließen, bevor das Ende gekommen ist, das kurz bevorsteht. Amen.